Manche wollen nur einen Teller. Ja, ich erinnere mich an den Vorfall. Ja, wir haben damals einen Gefühl. Ja, das ist doch dein Schwager. Hätte ich nie gedacht, dass ich nach so langer Zeit mal jemand bei diesem Stoff interessieren werde. Damals, da wird die Angelegenheit für mich ziemlich scheinbar. Mir erscheint die Story an den Haaren herbeigezogen. Dieser Vorfall ist doch so unwahrscheinlich, dass er überhaupt keine Bewandtnis hat. Aber ich bin jetzt nicht verdient. Zuschauer wollen eine Erklärung, das zu betrachten, zu berichten. Versammelt sich aus Yes. sagen. Bin ich wohl humanisch. Ja, also vielleicht von nichts anderes. Nichts anderes konnte reden.